Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Hier kommt Tracker. Mitten im Dschungel, nicht weit entfernt von der Abenteuerbucht, lebte Carlos, ein guter Freund der Fellfreunde. Er kümmerte sich dort um die Tiere. Doch seit einigen Tagen war er eifrig damit beschäftigt, ein großes Loch in die Erde zu schaufeln. Puh, nur noch ein bisschen tiefer, hoffe ich. Aufmerksam schaute Carlos auf die Karte in seinen Händen. Hey! Als ein kleines Äffchen sie ihm aus der Hand riss. Aber Carlos nahm sie ihm schnell wieder ab. Tut mir leid, Mara. Ich brauche die Karte, um zu wissen, wo ich nach den kostbaren Relikten suchen muss. Was waren denn Relikte? Relikte sind sehr alte Gegenstände. Das Museum möchte, dass ich Spuren der alten Bevölkerung finde, die diesen Tempel erbaut hat. Bitte fass nichts an, während ich grabe. Carlos griff nach seiner Schaufel und buddelte weiter. Als er plötzlich gegen etwas Hartes stieß. Hey, was ist denn das? Eine Maske kam zum Vorschein. Wow! Vorsichtig wollte Carlos sie aufheben, doch als er sie anhob, bebte der Boden. Oh, was passiert hier? Eine riesige, versteinerte Affenfigur erhob sich aus der Erde. Sie trug eine Krone aus Stein auf dem Kopf und ein Zepter in der Hand. Wow, was für eine unglaubliche Statue. So etwas Großes kann ich nicht allein ins Museum transportieren. Ich rufe lieber die Helfer auf vier Pfoten an. Die Fellfreunde und Ryder verbrachten den Tag gemeinsam mit Captain Tollpatsch am Strand und an Bord der Flunder. Die fidelen, verwöhnten Fische beißen immer noch nicht an, Freunde? Nichts beißt, außer den Mücken, Captain Tollpatsch. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche. Hallo Carlos, was gibt's Neues im Dschungel? Es gibt hier eine gigantische Affenfigur. Du meine Güte, was für eine sagenhaft sensationelle Steinskulptur. Ja, und sie ist riesig. Sieht aus wie eine Affenkönigin? Allerdings, der Legende nach wartet ein verlorener Affenstamm schon lange darauf, dass seine rechtmäßige Herrscherin irgendwann zurückkehrt, damit sie ihre Affenkönigin krönen können. Ist ja toll, aber die Fellfreunde müssen mir helfen, sie ins Museum zu schaffen. Wir sind unterwegs. Keine Statue zu groß, keine Pfote zu klein. Doch nun erschien eine sehr kleine Pfote und turnte auf der Statue herum. Nein, Mara, komm da runter. Aber Mara griff bereits nach etwas Glitzerndem mit roten, funkelnden Steinen und setzte es sich auf den Kopf. Mara macht Unsinn, sie spielt mit einer antiken Krone. Ich hole sie besser zurück. Doch Mara nahm Reißaus. Komm her, Mara. Oh nein. Dabei rutschte ihr aber die Krone aus den Pfoten. Sie hat sie fallen lassen. Die Krone rollte einen Hügel hinunter. Sofort rannte Mara hinterher. Und Carlos ebenfalls. Mara, die Krone ist doch kein Spielzeug. Das war dem Äffchen ziemlich egal. Wir brauchen die Krone. Aber Carlos' Fuß verfing sich in einer Wurzel. Er stolperte, verlor das Gleichgewicht und fiel in ein tiefes Loch im Boden. Ich sitze in der Falle. Hilfe! Carlos, kannst du mich hören? Carlos! Doch das Handy war Carlos aus der Tasche gefallen und lag oben neben einem Stein. Hilfe! Kann mir jemand helfen? Hilfe! Ich sitze in einer Grube fest! Aber niemand hörte ihn. Bis auf einen kleinen Hund mit riesigen Ohren. Ui, was war das? Klingt wie was Schlimmes. Hilfe! Ich glaube, es kommt von da hinten. Auf geht's, ihr kleinen Pfoten! Schon rannte der Hund los. Ryder rief inzwischen die Fellfreunde zusammen. Sie mussten Carlos helfen. Und zwar schnell. Paw Patrol! Zum Paw Patroller! Ryder braucht uns! Alle rannten sofort los, obwohl Rocky gerade etwas gefangen hatte. Einen Gummistiefel, den er jetzt aus dem Wasser zog und der genau auf Marshalls Kopf landete. Wer hat die Sonne ausgeschaltet? Marshall! Vorsicht! Wartet auf mich! Aber Marshall sah immer noch nichts, rutschte aus und kugelte kopfüber in den Paw Patroller. Zusammen mit seinen Freunden. Wie gefällt euch der Stiefel? Die Fellfreunde schlüpften in ihre Einsatzanzüge und liefen dann nach vorn in die Zentrale, wo Ryder sie bereits erwartete. Er saß auf dem Beifahrersitz der rollenden Einsatzzentrale, gleich neben dem Robohund, den er selbst gebaut hatte und der am Steuer hockte. An der Seite waren schmale, gepolsterte Bänke befestigt. Zuma, Rubble und Sky hüpften auf die eine Seite. Rocky, Chase und Marshall auf die andere. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Freunde. Wir müssen diesmal in den Dschungel fahren, um Carlos zu retten. Fahr los, Robohund. Der Robohund trat aufs Gas. Sie mussten Carlos so schnell wie möglich zu Hilfe kommen. Aber es war noch jemand auf dem Weg zur Grube, in der der Junge festsaß. Hört mich jemand? Ja, ich kann dich hören. Mein Name ist Tracker. Was ist denn los? Hast du dir wehgetan? Ich stecke hier unten fest. Uiuiui. Es ist echt dunkel da unten. Ist schon gut. Hör zu, im Moment will ich nur, dass du mein Handy suchst, damit du meine Freunde zur Grube führen kannst. Keine Sorge, ich werde es finden. Meine Nase ist beinahe so gut wie meine Ohren. Der kleine Hund brauchte nicht lange, bis er das Handy entdeckt hatte. Ah, da ist es ja. Ich habe es gefunden. Klasse. Und jetzt ruf bitte die Paw Patrol. Aber die war bereits unterwegs. Okay, Freunde. Wir wissen, dass Carlos in eine dunkle Grube gefallen ist. Der arme Carlos. Also, Chase, wir brauchen dich und deine Nachtsichtbrille, um ihn da unten zu orten und deine Seilwinde, um ihn hochzuziehen. Das ist ein Fall für Chase. Marshall, du überprüfst mit deiner Rettungssanitäter-Ausrüstung, ob Carlos verletzt ist. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Carlos ruft an? Nein. Auf dem Pawpad erschien das Gesicht eines kleinen Hundes mit zwei großen Ohren. Er hatte braunes Fell, wobei Hals, Bauch, Schnauze und Pfoten weiß waren. Hallo, Amigos. Mein Name ist Tracker. Spreche ich da mit der Paw Patrol? Hört ihr mich? So ist es. Was gibt es denn? Euer Freund Carlos braucht dringend Hilfe. Er ist in ein dunkles Loch gefallen. Das wissen wir. Wir sind schon unterwegs. Okay. Ihr biegt links ab, wenn ihr eine große, kratzige Palme seht. Dann weiter bis zu einem stinkigen Busch und dann wieder rechts. Danke, Tracker. Dein Standort wird uns auf dem Handy angezeigt. Beeilt euch! Ihr dürft keine Zeit verlieren. Macht schon! Bitte! Na los, gib Gas, Robohund! Tracker konnte Hilfe gebrauchen, denn nun schlängelte eine grüne Schlange heran und näherte sich der Grube, in der Carlos festsaß. Halt! Halt! Wetten, du kriegst mich nicht, Senior Schlange? Der kleine Hund versuchte, die Schlange von der Grube wegzulocken. Du kriegst mich nicht! Was Carlos wirklich beeindruckte. Was für ein mutiger Hund! Doch auch der Paw Patroller kam gut voran. Okay, wir sind fast da, Fellfreunde. Ja, ich glaube, ich rieche schon den stinkigen Busch, von dem Tracker gesprochen hat. Aber jetzt entdeckten sie auch den kleinen Hund. Das dürfte Tracker sein. Oh. Der ziemlich in der Klemme saß. Und eine richtig große Schlange. Die Schlange befand sich genau vor dem Felsen, auf dem Tracker hockte. Okay, du hast mich also doch gekriegt. Ich weiß, wie wär's mit einem anderen Spiel? Fang los! Die Schlange hatte aber keine Lust, mit dem Stöckchen zu spielen, das Tracker in die Luft warf. Stattdessen richtete sie sich in ihrer vollen Größe auf und ihre gespaltene Zunge schnellte vor und zurück. Mit dem Paw Patroller, der jetzt hinter ihr auftauchte, rechnete sie nicht. Erschrocken schlängelte sie davon. Das war aber ganz schön knapp. Gut gemacht, Robohund. So, Freunde, jetzt holen wir Carlos aus dieser Grube. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase und Marshall sprangen auf. Dann flitzte der Polizeihund zu seinem Polizeiauto, das vorn im Paw Patroller stand, und machte es einsatzbereit. Marshall tat dasselbe bei seinem Feuerwehrauto mit der langen Leiter. Und Ryder rannte zu seinem Quad. Das stand auf einer Plattform, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Und dann lenkten die drei ihre Fahrzeuge auch schon direkt neben die Grube, wo Tracker sie erwartete. Euer Amigo ist da unten, in der Dunkelheit. Wuff, Nachtsichtbrille! Sofort entdeckte Chase die Umrisse seines Freundes. Bin ich froh, dich zu sehen, Chase. Hol schnell deine Seilwinde raus, bevor die Schlange zurückkommt. Mach ich! Wuff, Seilwinde! Mit den Zähnen zog Chase das Seil der Winde zur Grube hinüber und ließ es hinab. Erleichtert griff Carlos danach. Zieh mich hoch! Wuff, Seilwinde einholen! Die Seilwinde setzte sich in Bewegung und zog Carlos aus der Grube. Danke, Fellfreunde. Ganz ruhig, Carlos. Ich sehe mal nach, ob du dich beim Sturz nicht verletzt hast. Röntgenbild. Marshall untersuchte Carlos von Kopf bis zu den Füßen. Mir fehlt nichts. Hab mir nur die Knie aufgeschürft. Ja, sieht gut aus, Carlos. Deine Knochen sind alle da, wo sie hingehören. Das waren gute Nachrichten. Auch für den kleinen fremden Hund, der Carlos direkt in die Arme sprang. Wow, du musst Tracker sein. Ja, bin ich. Und ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Es geht mir gut, ich danke dir. Er drückte den kleinen Hund an sich. Und auf den wartete wenig später noch eine Überraschung. Als Auszeichnung für deinen Mut und dafür, dass du Carlos geholfen hast, präsentiere ich euch das neue Mitglied der Paw Patrol. Tracker! Tracker trug nun einen olivfarbenen Einsatzanzug mit Rucksack und ein rotes Halsband. Er strahlte über das ganze Gesicht. Ja! Du siehst fantastisch aus! Meine eigene Paw Patrol Hundemarke und meine Ausrüstung. Gefällt dir die Ausrüstung, die wir für dich zusammengestellt haben? Ich kann's kaum erwarten, alles auszuprobieren. Du bellst es raus, wie ich's dir gezeigt habe. Ruff! Universalwerkzeug! Tracker war wirklich überglücklich, als alles funktionierte. Wow! Genial! Wow. Toll! Klasse. Und das war noch lange nicht alles. Jetzt zeig den anderen mal dein bestes Werkzeug. Ruff! Kabel! Die beiden Kabel, die aus dem Rucksack kamen, waren dick, mit Klammern an den Enden. Damit kannst du dich durch die Baumkronen schwingen. Das musste der neue Fellfreund natürlich sofort ausprobieren und schaukelte an einem hohen Baum hin und her. Wow! Vielen Dank, Ryder! Echt schade, dass du in dem Rucksack kein Mara-Suchgerät hast, Tracker. Sie ist irgendwo da draußen im Dschungel mit der Goldkrone. Tracker sprang zurück auf den Boden und spitzte die Ohren. Einen Moment. Ich höre, dass eine Banane geschält wird. Und das Kling-Kling von einem Metallgegenstand, der gegen einen Baumstamm schlägt. Das muss Mara sein. Wow, das ist toll, was du alles hörst, Tracker. Ich bin ganz Ohr. So, und jetzt spüren wir mit Trackers Supergehör Mara auf und holen die Krone zurück. Woher kommen denn die Geräusche? Da musste Tracker nicht lange überlegen. Aus der Richtung. Sky, flieg mit dem Hubschrauber in die Richtung und sieh mal, ob du Mara aus der Luft sichten kannst. Ja, ich bin der Flughund. Wenn wir Mara finden, schießt Chase die Seilrutsche hoch und schnappt sich die Krone. Das ist noch immer ein Fall für Chase. Ich kann hören, wie Mara sich bewegt. Mir nach! Schon schwang sich Tracker von Ast zu Ast. Wow, die Kabel sind echt cool. Carlos sprang hinter Ryder auf das Quad und Chase in sein Polizeiauto. Dann blickte Ryder die anderen an. Ihr bleibt hier, haltet euch bereit, für den Fall, dass wir euch brauchen. Zuma, Rubble, Rocky und Marshall blieben also beim Paw Patroller, während Sky ihren Hubschrauber startete. Die Suche nach Mara begann. Mit gespitzten Ohren schwang sich Tracker durch die Baumwipfel. Ich kann den Affen hören. Sky, Tracker sagt, wir nähern uns. Siehst du Mara von da oben? Aufmerksam flog Sky über den Dschungel, bis sie plötzlich schräg vor sich etwas entdeckte, das etwas Glitzerndes bei sich hatte. Verdächtige gesichtet. Dritte Palme von links. Mara spielte nämlich mit der Krone und wollte sie gar nicht mehr loslassen. Doch im Nu hatte auch die Paw Patrol den Baum erreicht, auf dem das Äffchen hockte. Ich kann ihr Affenlachen von da oben hören, Ryder. Zeit für deine Seilrutsche, Chase. Wuff, Seilrutsche. Schnell war das Seil in der Spitze des Baumes befestigt und Chase sauste daran hinauf. Jetzt erreichte er Mara, schnappte sich die Krone und rutschte die Seilrutsche wieder hinunter. Dicht gefolgt von Mara, der das alles gar nicht gefiel. Danke, dass ihr die Krone wiedergeholt habt, Paw Patrol. Tut mir leid, Mara. Aber die gehört uns nicht, sondern einem verlorenen Affenstamm, der auf seine Königin wartet. Wir sind weit entfernt vom Paw Patroller und es wird bald dunkel. Ryder griff nach seinem Paw Pad. Hallo, Ryder. Hallo, Ryder. Hi. Hallo, Freunde. Ihr bleibt bitte beim Paw Patroller. Wir werden heute Nacht hier draußen schlafen. Hört sich wirklich krass an. Ja, im Dschungel übernachten macht sicher Spaß. Also mir nicht. Ich hab Angst im Dunkeln. Was da alles passieren kann, das macht mich ganz schön nervös. Ehrlich? Wir finden dich nämlich super mutig. Danke, Amigo. Aber ich höre so viel mit meinen großen Ohren. Ich stelle mir immer etwas Unheimliches vor. Keine Sorge, Tracker. Wir sind bei dir heute Nacht. Und wir machen sogar ein Lagerfeuer. Oh ja! Ja! Der Mond stand hoch am Himmel und alles schlief tief und fest. Als Tracker plötzlich hochschreckte. Was war das? Ich hab was gehört. Habt ihr es auch gehört? Oh, du hast dich sicher nur getäuscht, Tracker. Du hast bestimmt nur den Wind gehört. Aber da war noch etwas anderes. Das habe ich gehört. Ich auch. Ich glaube, es kam von dort drüben, dort. Ich glaube, es kam von da. Ein Schatten schnellte heran und riss Carlos die Krone aus der Hand. Die Krone, sie ist weg. Chase, geht klar. Wuff, Nachtsichtbrille. Der Polizeihund brauchte nicht lange zu suchen. Da läuft unser Dieb. Und noch einer? Ein ganzer Haufen Kronendiebe und sie hauen ab. Wer sie auch sind, wir müssen sie verfolgen. Im Dunkeln? Ich finde sie mit meiner Nase. Chase, du gehst voran. Sky, sieh mal, ob du sie aus der Luft sichten kannst. Ja, ich bin der Flughund! Alle rannten zu ihren Fahrzeugen und rasten los, während Sky ihren Hubschrauber startete. Schnell war sie in der Luft. Wuff, Fliegerbrille! Ich glaube, ich habe die Kronendiebe gefunden. Affen. Und sie laufen zum Tempel. Zum Tempel? Sofort griff Ryder nach seinem Paw Pad. Hey, Freunde! Ryder? Wir treffen uns bei der Tempelruine. Wir müssen die antike Krone zurückholen. Schon wieder. Wir sind unterwegs. Wenig später raste der Paw Patroller mit Rubble, Zuma, Rocky und Marshall bereits durch die dunkle Nacht. Doch langsam wurde es hell. Und als die Fellfreunde am Tempel eintrafen, wurden sie bereits von den anderen erwartet. Die Affen sind hier reingegangen mit der Krone. Wir müssen sie unbedingt finden. Das wird nicht einfach sein. Der Tempel ist voller Geheimgänge und unterirdischer Tunnel. Noch mehr dunkle Orte? Uiuiui. Wir legen besser los. Gut, folgt mir. Mit Carlos an der Spitze betraten sie den alten Tempel. Von der Eingangshalle gingen zwei dunkle Gänge ab. Der Tempel ist ja riesig. Okay, wir teilen uns in zwei Suchtrupps auf. Ryder, Zuma, Rocky, Mara und Chase bildeten die eine Gruppe. Carlos, Tracker, Rubble, Marshall und Sky die andere. Ich glaube, ich habe was gehört. Tracker machte ein paar Schritte rückwärts und setzte dabei eine Pfote auf einen verzierten Kreis. Dadurch löste er einen geheimen Mechanismus aus. Ein Teil der Wand gab nach, drehte sich und Tracker und die anderen aus seiner Gruppe verschwanden. Ich glaube, wir haben uns gerade in zwei Suchtrupps aufgeteilt. Ja, recht. Es scheint hier lang zu gehen. Chase lief voraus, während Ryder, Rocky, Mara und Zuma ihm folgten. Aber niemand rechnete mit der Falltür, die sich plötzlich unter ihnen auftat. Ungebremst sausten sie eine lange Rutsche hinunter, bis sie in einem düsteren Gang landeten. Wir suchen lieber weiter, oder? Ja, na los, Fellfreunde. Vorsichtig liefen sie den Gang entlang. Als Zuma plötzlich stolperte. Wo kommt denn die Wurzel her? Sieht nach einer Stolperfalle aus. Am Ende des Ganges schloss sich nun langsam eine schwere Tür, die von zwei großen Zahnrädern bewegt wurde. Das müssen wir stoppen! Entschlossen riss Ryder einen Ast ab, der zwischen den Wurzeln wuchs, und klemmte ihn unter die Tür. Das wird nicht lange halten. Kommt schon! Einer nach dem anderen kroch durch den schmalen Spalt, der noch offen stand. Ich krieg nachher den Stock! Chase war der Letzte und kam dabei aus Versehen an den Stock. Oh. gut, dass ich mein Hinterteil nicht eingeklemmt habe. Du hast Glück. Auch die andere Gruppe befand sich immer noch in einem dunklen Gang. Diese Dunkelheit macht mich wirklich sehr nervös. Meine Nervosität wird auch gerade ziemlich dunkel. Was war das für ein Geräusch? Klingt so, als würde es klopfen. Ja, ich hab's auch gehört. Doch da klopfte nichts. Da zitterte etwas. Marshall? Meine Knie sind auch nervös, wie es scheint. Nervös waren auch die anderen, als plötzlich dunkle Schatten vor ihnen auftauchten. Mit etwas Glitzerndem in den Pfoten. Affen, da vorne! Wir holen uns die Krone! Die fünf rannten den Affen nach, so schnell sie konnten, als sich plötzlich hinter ihnen etwas Großes näherte. Das ist eine Kokosnuss! Die Kokosnuss war so hoch wie der Gang. Hier lang! In letzter Sekunde sprangen die Freunde in eine Nische. Die Kokosnuss prallte gegen eine Wand und zerplatzte. Ich hoffe, euch fehlt nichts. Nein, allen ging es gut. Schmeckt echt lecker. Ich liebe Kokosnüsse. Doch zum Naschen war jetzt keine Zeit. Die Freunde folgten dem Geschrei der Affen und gelangten in eine unterirdische große Höhle. An den Wänden befanden sich steinerne Affenmasken. Und an der Längsseite stand eine riesige Statue mit einem Thron in der Mitte. Seht euch das an! Wow! Freunde, seht mal da oben! Das muss der Thron des verlorenen Affenstamms sein, von dem uns Captain Tollpatsch erzählt hat. Der Captain hatte recht. Die Affen warten wirklich auf die Rückkehr ihrer Herrscherin. Einer der Affen legte nun die goldene Krone mit den roten Edelsteinen in die Mitte des Throns. Kaum hatte er das getan, verschloss sich hinter ihnen der Eingang. Oh oh, schon wieder eine Falle. Und unter ihnen wackelte der Boden. Es gibt keinen anderen Ausgang. Wir brauchen Verstärkung. Glücklicherweise waren Carlos und die anderen ganz in der Nähe. Oder nicht? Keine Spur von den Affen oder der Krone. Oder Ryder. Oder den anderen. Oder einer Spur von Licht. Halte durch, Tracker. Wir finden schon. Marshall stieß gegen einen Hebel, der sich an der Seite des Ganges befand. Und ganz am Ende öffnete sich eine Tür. Ja! Ja! Hast du's geschafft? Ja! Juhu, ja! Juhu, Sonnenschein! Erleichtert liefen die Freunde ins Freie. Sonne scheint so schön. Ich liebe die Sonne. Ich liebe die Sonne. Das ist Ryder. Carlos, wir sitzen in einer unterirdischen Höhle fest. Wir brauchen Hilfe. Schon unterwegs. Wo seid ihr? Wissen wir nicht. Der Bildschirm des Pawpads wurde dunkel. Oh nein, der Akku von meinem Pawpad ist leer. Ryder? Ryder? Er ist weg. Warte! Er ist nicht weg! Tracker stellte seine Ohren auf und lauschte. Ich höre sie! Oder zumindest höre ich einen Haufen Affen. Tracker, du kannst uns zu ihnen führen. Aber dann müssen wir ja zurück in die Dunkelheit. Ja, das mussten sie. Aber als neues, stolzes Mitglied der Paw Patrol muss ich meine Angst für meine Freunde überwinden. Folgt mir! Im Inneren der unterirdischen Höhle bebte es immer noch. Schräg neben dem Affenthron bohrte sich eine riesige, steinerne Bananenstaude aus dem Boden. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Aber Mara schien es zu wissen und rannte auf die Staude zu. Mara, warte! Wir müssen dich hier rausbringen! Doch das Äffchen tanzte bereits mit den anderen Affen um die Staude herum, während sich nun immer mehr Steine von der Decke lösten. Ryder, ich denke, wir sollten hier alle raus. Aber Hilfe war bereits unterwegs. Der Lärm wird lauter! Tracker blieb stehen und blickte sich aufmerksam um. Oh nein, wir sind in die falsche Richtung gegangen! Aber ich höre die Affengeräusche auf der anderen Seite der Wand. Wir müssen irgendwie zu ihnen durchkommen. Sie bewegt sich nicht. Doch nun entdeckte Tracker die zwei großen Zahnräder an den Seiten des Eingangs. Ich hab eine Idee. Er nahm Anlauf. Kabel! Die Kabel schnellten durch die Luft, klemmten sich an die Zahnräder. Tracker zog und zog. Die Räder drehten sich und dann öffnete sich die Tür. Ja, Tracker! Ja, Tracker, los! Doch davon ahnten die Freunde auf der anderen Seite nichts. Wir müssen einen Weg nach draußen finden, Chase. Ja, aber wie? Wo? Langsam öffnete sich die Tür und es erschien... Tracker, du hast es geschafft. Ja, aber wir sollten hier schnell verschwinden. Okay, Mara, lass uns gehen. Es ist zu gefährlich hier drin. Aber Mara rührte sich nicht. Sie und die anderen Affen starrten auf die steinerne Staude, auf deren Spitze nun eine goldene Banane erschien. Ohne zu zögern kletterte Mara zu ihr hinauf, zog sie aus der Öffnung und kletterte mit ihr wieder hinunter. Die anderen Affen hatten sie nicht aus den Augen gelassen. Einer von ihnen nahm nun die Krone vom Thron und setzte sie Mara feierlich auf den Kopf. Dann verneigten sich alle vor ihr. Wisst ihr, was das heißt? Die verschollen geglaubte Affenkönigin ist Mara. Die es sich nun erst einmal auf ihrem Thron gemütlich machte. Bevor sie zu Ryder hinunterhüpfte und ihm einen dicken Kuss gab. Siehst du, Mara, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Affenlaut reicht. Gemeinsam verließen sie den alten Tempel. Jetzt müssen wir aber zurück zur Abenteuerbucht. Aber bevor wir gehen, Tracker, möchten wir dir etwas schenken als Dankeschön. Fertig, Rocky? Schon unterwegs. Die Rampe des Paw Patrollers öffnete sich. Und es erschien ein Fahrzeug, an dessen Steuer Rocky saß und der es vor Tracker zum Stehen brachte. Ein Geländewagen? Für mich? Ja! Was soll ich sagen? Ich bin echt sprachlos. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Oh, hey! Oh nein! Aber nun kletterte Mara hinter das Steuer und gab Gas. Komm zurück, Mara! Ich meine, Königin Mara! Doch Tracker war bereits losgerannt. Kabel! Er schwang sich so schnell von Ast zu Ast, dass er Mara im Nu eingeholt hatte und sich selbst hinter das Steuer setzte. Viel Spaß! Wiedersehen, Tracker! Bis bald, Tracker! Die Fellfreunde winkten ihrem neuen Freund nach, bis er im dichten Dschungel verschwunden war.